Wissenschaft im Brennpunkt. Dieses ist, soweit ich es sehen kann, überhaupt kein Problem. Ich habe mir in Karlsruhe sagen lassen, dass der gesamte Atommüll, der in der Bundesrepublik im Jahr 2000 vorhanden sein wird, in einen Kasten hineinginge, der ein Kubus von 20 Meter Seitenlänge ist. Wenn man das gut versiegelt und verschließt und in ein Bergwerk steckt, dann wird man hoffen können, dass man damit dieses Problem gelöst hat. Karl Friedrich von Weizsäcker im Jahr 1969. Doch der Physiker irrte. Einfach sollte bei der Endlagersuche nichts werden. Einen Atommüll und einen Super-GAU auf Erden. Sie nochmal auf, die Fläche der Verbindungsstraße zu räumen. Demonstration in Gorleben. Wieder einmal ist ein Atommülltransport aus der Wiederaufarbeitungsanlage im französischen La Hague ins wendländische Zwischenlager unterwegs. Die Bilder wirken vertraut. Bauern, die mit Traktoren die Straße verbarrikadieren, Menschen, die sich an Eisenbahnschienen ketten, Polizisten, die mit ernster Miene neben voluminösen Metallhüllen marschieren. Gorleben ist ein Symbol für den unerbittlichen Kampf gegen die Atomenergie und den ebenso unerbittlichen Kampf gegen das Endlager, das seit 1977 im Salzstock Gorleben erkundet wurde. Sie nochmal auf, die Fläche der Verbindungsstraße zu räumen. Drum prüfe, wer sich ewig bindet. Über die zähe Suche nach einem Atommüllendlager. Von Dagmar Röhrlich. Man hat die Abfälle, es werden ja immer mehr. Und die Notwendigkeit, dafür eine saubere technische Lösung zu finden, die steigt immer mehr. Denn wenn irgendwann durch einen terroristischen Anschlag oder durch ein Versehen oder sonst was die Abfälle in die Umgebung gelangt sind, dann ist es zu spät, dann braucht man keine Endlagerung mehr. Michael Seiler ist Atomexperte des Öko-Instituts Darmstadt und Mitglied der Reaktorsicherheitskommission. Weltweit sind bislang beim Betrieb kommerzieller Kernkraftwerke mehr als 190.000 Tonnen ausgedienter Brennelemente angefallen. Allein die aus Deutschland ließen sich auf einem Fußballfeld 3 Meter hoch stapeln. Und dazu kommen noch die nicht minder strahlenden Abfälle aus der Wiederaufbereitung. In der Koalitionsvereinbarung steht, dass in dieser Periode eine Lösung für die Endlagerung gefunden wird. Die Frage ist, was genau damit gemeint ist. Wolfgang Renneberg, Leiter der Abteilung Reaktorsicherheit im Bundesumweltministerium, versteht es so. Die Bundesregierung hat gesagt, dass sie in dieser Legislaturperiode eine Lösung der Endlagerfrage erreichen möchte. Das heißt nicht, dass in dieser Legislaturperiode die Abfälle alle sicher gelagert werden könnten. Es soll aber in dieser Legislaturperiode ein Weg zur Lösung gefunden werden, der auch dann für die zukünftigen Legislaturperioden verbindlich ist. Zügig und ergebnisorientiert möchte man vorgehen. Die Floskel soll verbergen, dass sich die Koalitionsparteien uneins sind. Die SPD fürchtet den Protest der Linken, falls die Arbeit in Gorleben wieder aufgenommen wird. Die CDU möchte auf den rund 30 Jahren Forschung in Gorleben aufbauen und die Erkundung abschließen. Einfahrt in das Erkundungsbergwerk von Gorleben. Das Gitter schließt sich, das Signal ertönt und der Korb saust 820 Meter tief hinab. Die Frage ist, wohin mit dem Müll? Bislang hat weltweit lediglich Finnland eine Antwort: Granit. Sicher ist, dass auch Schweden sein Endlager im Granit bauen wird. Gleich mehrere Gemeinden haben sich in Stockholm um den Zuschlag beworben. Fragt man die Verantwortlichen nach ihrem Trick, lautet die Antwort: Streit vermeiden, Überzeugungsarbeit leisten und endlose Gespräche führen. Warum also nicht lernen, dachte sich Ex-Bundesumweltminister Jürgen Trittin. Der Endlagerstandort müsse im Konsens gefunden werden, verkündete er und stoppte im Herbst 2000 die Erkundung in Gorleben. Ein Moratorium, das längstens 10 Jahre dauern soll, erklärt Christian Islinger, Pressesprecher der Deutschen Gesellschaft zum Bau und Betrieb von Endlagern für Abfallstoffe. Das Moratorium ist ja so gegründet worden, dass die bisherigen Ergebnisse bei der Erkundung des Erkundungsbereichs 1 als positiv bewertet werden, dass also hier bisher nichts gegen eine Eigenhäufigkeit spricht, dass es aber grundsätzliche Fragen gibt zur Konzeption der Endlagerung. Etwa die, ob Salz wirklich das beste Wirtsgestein ist. Darauf lässt sich in Gorleben keine Antwort finden. Und das ist also eine weitere Erkundung hier am Standort zur Klärung der offenen Fragen, nichts beitragen kann und deshalb die Erkundung für 3 bis 10 Jahre unterbrochen wird. Während das Licht der Grubenlampe über die Schachtwand tanzt, erzählt Islinger, dass Trittin damals einen Arbeitskreis gegründet habe, den AK End. Der sollte über die Vorgehensweise bei der Endlagersuche beratschlagen. Universitäten, Forschungszentren, Umweltinstitute und das Bundesamt für Strahlenschutz debattierten über wissenschaftliche, soziale, gesellschaftliche und politische Aspekte. Schließlich empfahl der AK End: Das Endlager soll an einem Standort mit langfristiger Sicherheit errichtet und betrieben werden, der in dem kriteriengesteuerten Auswahlverfahren als relativ bester Standort ermittelt wird. Der Arbeitskreis durfte nur empfehlen, nichts vorgeben. 272 Seiten ist der Abschlussbericht dick und seit dem 17. Dezember 2002 lagert er in den Schubladen des Umweltministeriums. Inzwischen in denen von Sigmar Gabriel. Wir sind unten. Das Gitter öffnet sich. In der haushohen Halle empfängt uns gleißendes Neonlicht. Es riecht nach Bergwerk. Eine Mischung aus Salzstaub, Diesel und dieser besonderen Luft, die durch die Lüfter der Bewetterung gesaugt worden ist. Der Duft der Technik. Hier steht der Fuhrpark, Geländewagen. Mit ihnen tauchen wir ins Bergwerk ein. Die Stollenwände werfen den Motorenlärm zurück. Wir scheinen zu rasen. Aber die Sinne täuschen. Tempo 30. Sie nochmals auf die Fläche der Verbindungsstraße zu räumen. Diese atomaren Abfälle haben bis heute keine sichere Heimat gefunden. Sie sind in Zwischenlagern gelagert, dort auch sicher gelagert, aber natürlich nicht für die Zeiten, die notwendig sind, damit sie so abgeklungen sind, dass sie keine Gefahr mehr darstellen. Das soll das Endlager leisten, erklärt Wolfgang Renneberg. Entgelagert heißt, dass sie so gelagert werden, dass man sie vergessen kann, dass die Menschheit sie vergessen kann. Allerdings sind manche Zerfallszeiten so lang, dass der radioaktive Müll für 1 Million Jahre sicher eingeschlossen sein muss. Nichts darf heraus aus dem Endlager und nichts hinein. Aber lässt sich Sicherheit über solche Zeiträume garantieren? Angesichts der Tatsache, dass Homo sapiens selbst 160.000 Jahre auf der Erde lebt und die ägyptischen Pyramiden gerade einmal 5.000 Jahre alt sind, scheinen Zweifel angebracht. Ideal wäre es, wenn nicht menschgemachte Barrieren den strahlenden Abfall abschotteten, sondern geologische. Alles soll unerreichbar tief unter die Erde. Dafür kommen 3 Wirtsgesteine in Frage. Salz, Ton und Granit. Also nach den Diskussionen, die in der deutschen Fachszene stattfinden, unter den Geologen und den Ingenieuren, die mit der Endlagerung zu tun haben, gibt es unter deutschen Bedingungen eigentlich nur 2 wirklich spannende Formationen. Das eine sind Salzstöcke und das andere sind in tiefen Lagen befindliche Tongesteine, die als Abschirmung des Endlagers oder als Wirtsgestein des Endlagers dienen. Der in Skandinavien gewählte Granit dagegen steht hierzulande nicht hoch im Kurs. Sie haben natürlich Granitgebiete in Deutschland, großen Ausmaßes in Süddeutschland, in Sachsen, in Thüringen, in Bayern, in der Oberpfalz zum Beispiel. Sehr großräumige Gebiete, die allerdings, und wenn man jetzt den direkten Vergleich zum skandinavischen Granit zieht, die allerdings sehr stark zerrüttet sind. Volkmar Breuer von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Hannover. Die deutschen Granite sind tektonisch stark beansprucht worden, sprich, sie sind stark von Klüften durchzogen. Und deswegen gelangt in Granit unweigerlich Wasser bis zu den eingelagerten Abfällen, vor allem wenn man die Millionen Jahre berücksichtigt, die ja die Abfälle abgeschirmt sein müssen. Wasser ist der Feind schlechthin im Endlager, denn es dient dem Atommüll als Transportmittel in die Umwelt. Granit für sich alleine ist niemals sicher, auch nicht in Finnland und Schweden, weshalb in den skandinavischen Konzepten dickwandige Kupferbehälter mit stählernem Innenleben den Müll abschotten sollen. Die werden zusätzlich mit einem Tonmantel umhüllt, der den Grundwasserfluss behindern und notfalls Schadstoffe speichern soll. Rein technische Barrieren also. Bei technischen Barrieren habe ich Erfahrung über ein paar Dutzend oder ein paar hundert Jahre maximal. Weiß auch, dass die immer fehlerbehaftet sein können, wenn Ausführungsfehler da sind. Bei der Geologie gibt es Formationen, bei denen ich auch über 100.000 oder 1 Million Jahre oder auch 10 Millionen Jahre extrapolieren kann, so dass ich eigentlich eine größere Sicherheit habe, dass eine bestimmte gut geeignete Gesteinsformation 1 Million Jahre Schutz bietet, als dass eine technische Barriere 1 Million Jahre Schutz bietet. Dröhnend schafft die Bewetterungsanlage frische Luft ins Bergwerk. Es ist ein seltsames Gefühl. Wir fahren durch Salz, das mehr als 250 Millionen Jahre alt ist. Damals zeichneten sich noch nicht einmal die Saurier am Horizont ab, geschweige denn Menschen oder Kernkraftwerke. Dafür lag Deutschland fast am Äquator und Niedersachsen und Polen waren von einer tropischen Version der Ostsee bedeckt. In diesem Zechsteinmeer kristallisierte das Salz um uns herum aus, über Jahrmillionen hinweg. Eine Lagerstätte entstand. Christian Isslinger. Das heißt, nachdem diese mächtige Salzlagerstätte im Verlauf der Erdgeschichte von anderen Gesteinen überdeckt wurde und dadurch in immer größere Druck- und Temperaturbereiche abgesenkt wurde, also im Bereich von 600 bis 1000 Meter unter der Geländeoberfläche, hat das Salz dann das Bestreben, aufgrund des geringen Gewichts nach oben zu steigen. Wie ein Stück Holz, das man unter Wasser drückt und dann loslässt. Dahinter steckt, dass das spezifische Gewicht von Salz gering ist und dass es plastisch wird, wenn Druck und Temperatur stimmen. Und so hat das Salz begonnen aufzusteigen vor ca. 200 Millionen Jahren und bis sich letztendlich diese Salzstöcke oder Salzmauern gebildet haben. Ein paar weißgraue Salzkristalle glitzern im Licht der Grubenlampe. Dann weist uns Christian Isslinger auf eine Lage aus festerem Gestein hin. Und hier an dieser Stelle kann man jetzt einiges zu dieser Situation erkennen. Sie sehen also hier jetzt am Stoß diese grauen Linien. Diese Linien bestehen aus Anhydrit, also nicht aus Steinsalz. Und das heißt also, während dieser Ausscheidungsphase kam es immer wieder zu Verdünnungserscheinungen, dass also nicht permanent Salz ausgeschieden wurde, sondern auch zwischendurch mal wieder Anhydrit. Ja. Wie ein Band zieht sich diese Lage schräg über die Stollenwand. Ein paar Dutzend Meter zuvor haben wir sie schon einmal gesehen. Da aber war sie viel schmaler, knapp handbreit. Und sie krümmte sich wie Gekröse im Salz, die Gorlebenbank. Und die Gorlebenbank ist also ein ganz wichtiger Leithorizont, der begleitet uns also hier, wie so ein rotes Tuch, ja. Und ist also ein wichtiger Leithorizont, weil ich an dieser Gorlebenbank oben und unten unterscheiden kann. Und das brauchen die Geologen, um also ein dreidimensionales Modell zu erarbeiten. Denn der Innenbau eines Salzstocks ist äußerst komplex. Schließlich wurden beim Aufstieg die einst flach im Meer abgelagerten Schichten stark gepresst, verwirkt und gefaltet. Bei diesem Salzaufstieg sind diese horizontal gelagerten Schichten natürlich verfaltet worden. Es ist einiges durcheinander geraten und wir suchen jetzt praktisch in diesem großen Durcheinander die Bereiche, die für eine spätere Endlagerung interessant wären. Ja, die müssen also zum einen homogen aufgebaut sein und diese Bereiche müssen auch die entsprechende Mächtigkeit aufweisen. Sprich, groß genug für ein Endlager sein. Die Gorlebenbank macht auch die Bewegungen sichtbar, die der Bergbau auslöst. Zentimetergroße Sprünge im spröden Anhydrit zeigen, dass sich das Salz bemüht, den Stollen zu schließen. Salz ist nicht gleich Salz. Die Bewegungen in dem Flöz oberhalb der Gorlebenbank sind langsamer als die in dem unterhalb. Je schneller das Salz fließt, desto schneller wird es die Endlagerbehälter einschließen. Genau das ist gewünscht. Man würde das Lager also in das untere Flöz bauen. Sie nochmals auf die Fläche der Verbindungsstraße zu räumen. Der AKN empfahl, dass die Oberkante eines Salzstocks mit Endlagereignung rund 300 Meter tief in der Erde liegen sollte. Und das Endlager selbst wäre dann noch einmal einige hundert Meter weiter unten. Man könnte die Endlagerbehälter direkt im Stollen abstellen und mit gemahlenem Salz zuschütten. Oder man versenkt sie einzeln in tiefe Bohrlöcher. So oder so, die Behälter wären vollkommen von Salz umgeben. dann soll das Salz über Jahrtausende hinweg einen sicheren Einschluss gewährleisten. Das ist einerseits dadurch gegeben, dass das Salz undurchlässig ist von seiner Natur her, aber auch noch einen weiteren Vorteil bietet. Es schließt durch seine mechanischen Eigenschaften etwaige Klüfte von alleine. So Volkmar Breuer. Nach ein paar Jahrhunderten wären die Behälter dann eingeschlossen wie eine Mücke im Bernstein. Hochaktiver Abfall strahlt aber auch Wärme ab. Ein im Zwischenlager frei stehender Castorbehälter hat die Temperatur eines Heizkörpers. In Salz verpackt stiege sie auf die von kochendem Wasser, was dem Salz aber nichts ausmacht. Trotzdem gibt es offene Fragen. Das Problem liegt darin, dass die radioaktiven Abfälle Strahlung aussenden. Und durch die Strahlung wird das Kristallgitter des Steinsalzes, in dem Natrium- und Chlorionen vorhanden sind, an manchen Stellen gestört. Und damit bildet sich Natriummetall und Chlorgas, die wieder rückwärts miteinander reagieren können. Im Labor kann diese Reaktion explosiv ablaufen. Und der Gedanke an eine Explosion im Endlager ist nicht gerade vertrauenerweckend. Es geht ja im Endlager darum, dass ein konkretes Stück Salz, das neben einem konkreten Abfallbehälter liegt, über hunderte, tausende von Jahren bestrahlt wird. Irgendwann nimmt die Strahlungsintensität dann ab durch den radioaktiven Zerfall, dann spielt es keine Rolle mehr. Aber interessant sind eben die ersten paar hundert Jahre. Und das ist eine Sache, die man im Labor nicht simulieren kann. Ausgelöst durch die Warnung eines niederländischen Physikers begann ein Streit zwischen Salzbefürwortern und Gegnern über die Bedeutung der Reaktion. Die Reaktorschutzkommission stellte sich der Frage. Ihrer Einschätzung heute: kein Problem. Schlimmstenfalls reicht die Sprengkraft für einen sehr begrenzten Schaden im Umkreis von einem Meter um den Behälter. Bei einem Salzstock von mehreren hundert Metern Durchmesser vernachlässigbar. Das Problem, dass Wegsamkeiten für Wasser über mehrere hundert Meter geöffnet werden, existiert also nicht. Die Erkundungsarbeiten in Gorleben ruhen. Ein paar Kumpel konservieren den erreichten Zustand. Maschinen müssen immer repariert werden. Die Werkstätten dafür sind in großen, ins Salz gesprengten Hallen untergebracht. Von drei Seiten her laufen Stollen auf sie zu. In einem weist Christian Islinger bei einem Stopp auf ein paar Flecken an der Gorlebenbank. Was man hier noch sieht, sind diese rostfarbigen Flecken. Auch auf der Seite kann man das gut erkennen. Das sind also Lösungszutritte. Das sind also Lösungen, die hier im Salz, speziell im Anhydrit, eingeschlossen sind. Also Lösungen, die schon seit Millionen Jahren hier im Salzstock sind. Also es sind keine Lösungen, die von außen reingekommen sind, die schon immer hier drin sind. Es sind die Überreste des Zechsteinmeers. Mit dem Grundwasser draußen haben sie nichts zu tun. Vielmehr haben sich die Flüssigkeiten über mehr als 250 Millionen Jahre in dem von Klüften durchzogenen Anhydrit angesammelt. Das dichte Salz hält sie darin gefangen. Und wenn man dann so eine Schicht mit einer Strecke antrifft oder mit einer Bohrung anbohrt, dann tritt die Lösung hier aus und dann haben wir hier so feuchte Flecken an der Wand. Bis das Ganze dann leer gelaufen ist, dann trocknet es wieder ab. Oder wir haben auch mal größere Lösungszutritte gehabt. Ich glaube, der größte Lösungszutritt war so 160 Kubikmeter, was da insgesamt an fossilen Wässern abgepumpt wurde oder rausgelaufen ist. Anrichten könnten die gesättigten Wässer nichts, erklärt Islinger. Diese Mengen seien völlig harmlos. Wir sehen nochmals auf die Fläche der Verbindungsstraße zu räumen. Noch etwa 10, 15 Jahre würde es dauern, um die Langzeitsicherheit von Gorleben nachzuweisen, falls der Stock überhaupt geeignet ist. Mehr als 40 Jahre hätte die Erkundung dann gedauert, und es gibt keinen Grund anzunehmen, warum das bei einem anderen Standort wesentlich schneller gehen sollte. Vor allem, falls das Zielgestein gewechselt wird. In Deutschland galt bislang das Salz als Endlagerformation Nummer 1. In Frankreich und in der Schweiz ist das anders. Dort gibt es keine riesigen Salzstöcke, aber dafür mächtige Tonsteinlagen. Und über deren Eignung wird nun auch in Deutschland nachgedacht. Es geht also jetzt nicht um den Töpferton, den man in einer oberirdischen Tongrube holt. sondern es geht um Tonschichten, die 500, 800 oder 1000 Meter tief unter der Erde sind. Der Geologe sagt dann eher, das ist Tonstein. Diese Tonsteine haben viele positive Eigenschaften. Genau wie Salz halten sie Wasser und Gas gefangen und sie saugen Radionuklide regelrecht auf. Das macht sie interessant. Man überlegt heute zwei Möglichkeiten. Entweder, dass man direkt in so eine Tonsteinschicht reingeht, wenn sie mächtig genug ist. Oder man überlegt auch, dass man in eine Formation geht, die unter einer solchen Tonschicht ist. Das heißt, dass die Einlagerungsformation eine andere ist, aber die Tonschicht die Abdichtfunktion übernimmt. Aber der Ton hat auch Nachteile. Volkmar Breuer von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Er ist nämlich auch, was die Temperaturbelastbarkeit betrifft, nicht sehr günstig im Vergleich zum Salz. Wenn Sie den Ton über 100 Grad erhitzen, verändert er seine physikalische Eigenschaft. Und wenn Sie daran denken, dass hochaktive Abfälle nicht nur hochradioaktiv sind, sondern eben auch Hochtemperatur sind, dann ist die Einlagerung im Ton doch sehr eingeschränkt. Gekochte Tonminerale können keine Radionuklide mehr wegfangen und speichern. Diese Barriere wäre dahin. Um das zu vermeiden, müssten die zunächst kräftig heizenden Behälter weit voneinander entfernt aufgestellt werden, das Endlager entsprechend groß dimensioniert sein. Außerdem braucht Tonstein, anders als das formstabile Salz, ein stützendes Korsett, solange der Bergbau läuft. Sie müssen die untertägigen Hohlräume unterstützen durch Stahlbögen oder durch Betonringe, damit sie überhaupt dort einlagern können und das Endlager betreiben können. Sonst können die Stollen einbrechen und neue Klüfte könnten dem Grundwasser Wege öffnen, womit das Endlager nicht mehr dicht wäre. Untertägige Erfahrung im Ton gibt es sehr, sehr wenig. Wenn Sie das mit Salz vergleichen, haben wir im Salz über 100-jährige Bergbauerfahrung und im Granit durch unseren Erzbergbau auch sehr gute Erfahrung. Aber Sie haben sehr, sehr wenig Erfahrungen von Ton als Wirtsgestein im Untertagebereich. Andererseits halten in Kanada unter dem Cigar Lake in Saskatchewan Tonsteine schon seit mehr als 1 Milliarde Jahren eines der größten bekannten Uranvorkommen der Erde dicht umschlossen. Nichts dringt aus dieser natürlichen Lagerstätte. Es könnte also funktionieren. Wir sind noch ein Stück tiefer in den Salzstock von Gorleben vorgedrungen. Dort, wo der Atommüll seine letzte Ruhe finden könnte, würde das Gestein mit 180 Bar Druck auf den Behältern lasten. Für Jahrmillionen. Dass sie dabei zerbrechen, sei unwichtig, so Christian Isslinger. Der Behälter ist auch nicht die Barriere, die ihnen die Langzeitsicherheit gewährt, sondern im Endlagerkonzept im Salz ist es das Salz. Sie können letztendlich in diesen Salzschichten lesen wie ein Buch. Die erzählen uns eine Geschichte, wie sind sie entstanden, was ist passiert. Und wir wissen, dass das Salz, so wie es heute vorliegt, in der Form seit ungefähr 60 Millionen Jahren so vorliegt. So alt ist also der Salzstock, durch den wir uns bewegen. In dieser unvorstellbar langen Zeit ist an der Erdoberfläche viel passiert. Über Norddeutschland wogte ein Meer, dann kamen die Gletscher. Aber den Salzstock hat das nicht beeindruckt. Seit Jahrmillionen schützt ihn ein mächtiger Gipshut aus wasserunlöslichen Gesteinen. Und das müssten sie auch weiterhin tun, falls ein Endlager hier eingerichtet wird. Gleichgültig, was an der Oberfläche passiert. Sie nochmals auf die Fläche der Verbindungsstraße zu räumen. Zwar sieht das vom AKN vorgeschlagene Verfahren vor, dass in ganz Deutschland nach dem Endlager gesucht wird, aber im Grunde ist die Karte der potenziellen Endlagerstätten gar nicht so weiß, wie es die Politiker gerne darstellen. Über den Untergrund ist sehr viel bekannt, weshalb die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe schon 2006 eine erste Studie über die in Frage kommenden Gebiete veröffentlichen konnte. In Norddeutschland bleiben von rund 200 möglichen Salzstöcken neben Gorleben nur noch 4 Stöcke übrig, die überhaupt eine Untersuchung lohnen. Das ist der Salzstock zwischen Ahn, der Salzstock Wahn, Gülze-Sumte und Wattekat. Bei den Tonsteinen gibt es potenziell geeignete Vorkommen in Nord- und Süddeutschland. Letztere liegen allerdings meist entweder in Erdbebengebieten, was sie von vornherein ausschließt, oder aber unter der Schwäbischen Alb, und damit unter Karstgestein. Karst bedeutet auch hohes Grundwasseraufkommen und das kennen wir von der Schwäbischen Alb. Dieses Grundwasser wird auch vielfältig genutzt und dort würde ich von einer bedingten Eignung ausgehen. Also landet man doch wieder in Norddeutschland, wo sich mehrere hundert Meter unter der Erde dicke Tonsteinschichten verbergen. Um die Auswahl zu vergrößern, können die Geologen auch nach einem Standort suchen, an dem erst eine Kombination mehrerer Gesteine ein sicheres Endlager garantiert. Auf jeden Fall, so wünscht es sich das Bundesumweltministerium, soll es der beste Standort sein. Frei nach Schillers, drum prüfe, wer sich ewig bindet. Wobei man den Zusatz nicht vergessen sollte, ob sich nicht noch was Besseres findet. Sie nochmals auf die Fläche der Verbindungsstraße zu räumen. Damit der Traumtermin 2030 für die Eröffnung eines Endlagers nicht schon in dieser Legislaturperiode Makulatur wird, hat Sigmar Gabriel ein Konzept für die Endlagerung erstellt. Danach soll sich Gorleben in einem Auswahlverfahren der Konkurrenz stellen, und zwar der von zwei weiteren Standorten. 2020 will man wissen, wo der Atommüll hin soll. Dieses Konzept hat der Bundesumweltminister im Oktober im Bundeskanzleramt eingereicht. Daraufhin hat das Bundeskanzleramt das Bundeswirtschaftsministerium mit der Erarbeitung einer Alternative zum Gabriel-Konzept beauftragt. Und das Wirtschaftsministerium schlägt jetzt wiederum vor, doch Gorleben weiter zu verfolgen. Als ich jung war, und das ist schon viele Jahrzehnte her, hieß es immer in den 80er oder spätestens in den 90er Jahren, wohlgemerkt des 20. Jahrhunderts, wird ein Endlager zur Verfügung stehen. Über die Zeit sind wir längst raus, ohne dass besonders viel passiert ist. Drum prüfe, wer sich ewig bindet. Über die zähe Suche nach einem Atommüllendlager. Von Dagmar Röhrlich. Produktion Axel Scheibchen. Redaktion Christiane Knoll.